Gewiss, diejenigen, die über Allahs Zeichen streiten, ohne dass sie eine Ermächtigung erhalten hätten, haben in ihren Brüsten nur Neid auf das, was sie nicht erreichen werden können. So suche Zuflucht bei Allah, denn er ist der Allhörende und Allsehende.